Erst nach Sauls Tod, als David vom Sieg über die Amalekiter zurückkam und 2 Tage in Ziklag verbracht hatte, zweiter kam am 3. Tag plötzlich ein Mann aus Sauls Lager an, dessen Kleider zerrissen waren und der Erde auf dem Kopf hatte. Als er bei David war, warf er sich ehrerbietig auf den Boden. 3. David fragte ihn, woher kommst du? Er antwortete, ich bin aus dem Lager Israels geflohen. 4. David fragte ihn, was ist passiert? Erzähl es mir, der Mann erwiderte, die Soldaten sind aus der Schlacht geflohen, und viele von ihnen sind gefallen und gestorben. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. 5. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht brachte, wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? 6. Der junge Mann antwortete, zufällig kam ich auf den Berg Gilboa. Dort fand ich Saul, der sich auf seinen Speer stützte, während die Streitwagen und Reiter ihn verfolgten. 7. Er drehte sich um, und als er mich sah, rief er mich. Ich antwortete, ich höre. 8. Dann fragte er mich, wer bist du? Ich erwiderte ihm, ich bin ein Amalekiter. 9. Dann bat er mich, komm her und töte mich, denn ich habe große Schmerzen und bin noch am Leben. 10. Ich ging zu ihm und tötete ihn, weil ich wusste, dass er seinen Sturz nicht überleben würde. Dann nahm ich die Krone von seinem Kopf und den Armreif von seinem Arm und bringe sie hier meinem Herrn. 11. Daraufhin nahm David seine Kleider und zerriss sie, und alle Männer um ihn herum taten dasselbe. 12. Sie trauerten weinend und fastend bis zum Abend um Saul, seinen Sohn Jonathan, das Volk des Herrn und das Haus Israel, weil sie im Kampf getötet worden waren. 13. Dann fragte David den jungen Mann, der ihm die Nachricht gebracht hatte, woher kommst du? Er antwortete, ich bin der Sohn eines Amalekiters, der hier lebt. 14. David aber sagte zu ihm, wie konntest du es wagen, den Gesalbten des Herrn zu töten? 15. Danach rief David einen seiner Soldaten und befahl, komm her. Töte ihn, der Soldat schlug ihn nieder, so dass er starb. 16. David rief ihm zu, du bist selbst schuld an deinem Tod. Dein eigener Mund hat das Urteil über dich gesprochen, als du sagtest, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. 17. David dichtete dann dieses Klagelied über Saul und seinen Sohn Jonathan. 18. Er befahl, dass die Judäer es lernen sollten. Es steht im Buch der Rechtschaffenen geschrieben, 19. Die Schönheit Israels liegt tot auf deinen Bergen, wie sind die Helden gefallen? 20. Erzählt es nicht in Gat, verkündet es nicht in den Straßen von Aschkelon, damit sich die Töchter der Philister nicht freuen und die Töchter der Unbeschnittenen nicht jubeln. 21. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen. Denn dort wurde der Schild der Helden weggeworfen, Sauls Schild, der nicht mit Öl gesalbt war. 22. Jonathans Bogen wich nicht zurück vor dem Blut der Getöteten und dem Fett der Helden. Sauls Schwert kehrte nicht leer zurück. 23. Saul und Jonathan, die geliebt und freundlich waren, blieben im Leben und im Tod vereint. Sie waren schneller als Adler und stärker als Löwen. 24. Ihr Töchter Israels, weint um Saul. Er kleidete euch in schöne Purpurstoffe und schmückte eure Kleider mit Gold. 25. Wie sind die Helden mitten im Kampf gefallen? Jonathan wurde auf deinen Bergen getötet. 26. Es tut mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir so lieb. Deine Liebe war für mich wunderbarer als die Liebe von Frauen. 27. Wie sind die Helden gefallen, und die Waffen des Kampfes sind zerstört.